Soweit dieser Beitrag von Corbinian Frenzel. Martin Zagatta in London. 10 Kandidaten haben sich als Nachfolger von Michael Martin beworben. Sie alle wollen sich erstmal in Reden vorstellen. Das kann also dauern. Das kann noch dauern. Sie haben aber diese Reden abgeschlossen. Sie haben sich alle vorgestellt und der erste Wahlgang ist auch schon abgeschlossen. Man wartet jetzt auf dieses erste Ergebnis, das in diesen Minuten jetzt vorgelegt werden soll. Aber man geht davon aus, dass keine dieser 10 im ersten Wahlgang die nötigen 50% erreicht, dass es also heute Abend noch den ein oder anderen Wahlgang geben wird und dass sich das bis in den Abend oder die Nacht hineinziehen könnte. Aber es gibt offenbar eine Favoritin für die Nachfolge, kann man lesen, die frühere Außenministerin Margaret Beckett. Das ist die große Favoritin. Sie soll auch von der Regierung und von der Parteiführung der Labour-Partei da gewaltig gefördert worden sein. Empfehlungen seien da ausgesprochen worden. Sie hat allerdings, muss man sagen, von allen 10 Bewerbern jetzt hier die langweiligste Rede gehalten, was in Großbritannien schon ein Kriterium ist. Das wird ihr vielleicht verübeln. Man muss sehen, wie sich das auswirkt. Also sie ist die Favoritin, steht aber von Anfang an schon in der Kritik, nicht nur wegen der Nähe zu der Regierung, sondern weil auch sie gerade in diesen Spesenskandal verwickelt sein soll. Auch ihr wird vorgeworfen, als Außenministerin, als sie eine Dienstwohnung hatte, für ihre Zweitwohnung mehr als 12.000 Euro für ihren Garten abgerechnet zu haben. Also nicht unbedingt ein Neuanfang dann. Ja, das hört sich nicht wirklich danach an, obwohl ja dieser Neuanfang allseits versprochen worden war. Den haben heute auch alle 10, die da angetreten sind, in ihren Reden versprochen. Die Zeitungen haben im Vorfeld schon ihr Urteil abgegeben. Die sagen also allenfalls, 3, 4 der Kandidaten hätten da eine saubere Weste, seien ernst zu nehmen und sind höchst enttäuscht, die Kommentatoren, was das Parlament da macht, dass man da nicht Politiker wirklich präsentiert hat, die über Parteigrenzen hinweg akzeptiert werden oder würden als Saubermann. Es gibt da beispielsweise, lange hatte man gedacht, der frühere Gesundheitsminister Frank Field von der Labour-Partei würde hier antreten können. Er genießt diesen Ruf und hat da wohl auch Respekt über Parteigrenzen hinweg. Nur er hat seine Kandidatur schon zurückgezogen. Er ist nämlich der Meinung, dass sein Parteichef, dass der Regierungschef Gordon Brown zurücktreten müsste nach diesem Spesenskandal, so wie das alles gemanagt worden ist. Und er hält an dieser Meinung fest. Und deswegen sagt er, habe ich heute gar keine Chance, diese Wahl zu gewinnen. Und deshalb tritt er zum Beispiel erst gar nicht an. Lassen Sie uns vielleicht über Gordon Brown noch etwas später sprechen, Herr Zagatta. Wie steht es denn überhaupt um die Aufklärung des Spesenskandals? Inzwischen hat ja wohl die Polizei Ermittlungen gegen einzelne Parlamentarier aufgenommen. Ja, die Polizei ermittelt im Moment aber auch nur gegen 3 Abgeordnete. Man hat sich mittlerweile so vorübergehende Regeln auferlegt. Also dieses Spesensystem funktioniert zumindest nicht weiter. Viele Abgeordnete sind unter Druck, stehen in der Öffentlichkeit unter Druck. Gordon Brown hat versprochen, hier hart durchzugreifen und für Transparenz zu sorgen. Es hat auch schon ein Dutzend von Abgeordneten ihren Rücktritt erklärt. Nur Rücktritt heißt in diesem Fall tatsächlich, sie treten erst bei der nächsten Wahl nicht mehr an. Gordon Brown will diese nächste Wahl erst im nächsten Jahr durchführen, sodass also dieser Spesenskandal bisher so keine großen Konsequenzen hatte. Premierminister Brown hat die Affäre ja nur mit knapper Not politisch überlebt. Hinzu kam dann auch noch die schwere Schlappe der Labour-Partei bei der Europa- und Kommunalwahl. In einem Zeitungsinterview hat Brown sich jetzt erstmals öffentlich amtsmüde gezeigt oder war das nur ein taktisches Spielchen? Wahrscheinlich nur ein taktisches Spielchen. Also er hatte einer Zeitung erklärt, er könne sich genauso gut vorstellen, die Downing Street sofort zu verlassen. Er hätte da kein Problem mit. Er würde dann als Lehrer arbeiten. Nur 2, 3 Tage später, als er dann gefragt worden ist und als dieses Interview schon etwas Unruhe ausgelöst hat in seiner Partei, als er dann gefragt worden ist, was hat das zu bedeuten, ist er amtsmüde und so, da hat er schon wieder versichert, also er sei der Mann, der die Labour-Partei auch in die nächste Wahl führen wird. Das hat er wahrscheinlich auch vor. Die große Frage ist, ob seine Partei ihn noch lässt. Er hat sich jetzt ganz sicher in die Sommerpause gerettet, indem er diesen Parteiaufstand abgewehrt hat. Da wird jetzt in den nächsten Monaten außer der fortbestehenden Kritik wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Dann kommt aber Ende September schon der jährliche Labour-Parteitag und da darf man annehmen, dass die Führungsdiskussion neu auflackert und dann wäre es gut vorstellbar, dass die Labour-Partei sagt, okay, wir lassen ihn so lange im Amt, bis die nächste Wahl dann ansteht, aber wir suchen uns vielleicht doch einen anderen Kandidaten, der dann bessere Aussichten hat, bei dieser Wahl zumindest nicht so haushoch zu verlieren, wie das unter Gordon Brown wahrscheinlich der Fall wäre. Das waren Informationen von Martin Zagatta aus London und das war auch die heutige Abendausgabe der Ortszeit. Hier im Programm von Deutschlandradio Kultur geht es gleich nach den Nachrichten mit der Weltzeit weiter. Das Thema dort, Goodbye Detroit. Die US-Automobilindustrie zieht es in die Südstaaten. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Joachim Wiese. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend.